Hallo. Hi, Reinhard. Wir sind zurück. Wo warst du denn zwischen der letzten Episode und dieser Episode, Peter? Ich war ein Eis essen. Tatsächlich? Mhm. Weißt du, was noch? Was noch? Ein ganz lecker Kaffee trinken. Auch das? Mhm. Hier im heißen Teresina? Ja, ich wurde gezwungen. wer hat dich gezwungen? Okay, reden wir über was anderes. Die Leute kriegen den falschen Eindruck noch. Die Leute glauben, ich zwinge dich zu etwas. Ich habe dich eingeladen, mein Lieber, nicht gezwungen. Auf Genussbasis. Ja, wir mussten das Studio verlassen. Wir mieten das Studio an und hier diese Studio wurde andersweitig vermietet. Wir hatten eine Terminkollision, ein Kommunikationsproblemchen. Jetzt mussten wir aus dem Studio raus, 2 Stunden. Und da habe ich gesagt, weißt du was, geh mal guten Kaffee trinken, gutes Eis essen. War aber lecker, oder? Das war sehr lecker. Und jetzt hast du wieder Energie zum Weiteraufnehmen. Ja, die war nicht weg, aber das war eine schöne Pause. Ja. Sie war nicht weg. War die Pause schön für dich? Die jungen Leute haben Energie. Die Pause war für mich sehr schön. Das Eis war sehr gut, aber viel Zucker. Jetzt muss ich halt morgen wieder ein bisschen mehr was tun, um den Zucker abzubauen. Ja, das ist kein Problem. Also wenn man es in der Nacht macht, das ist nicht ganz so heiß. Aber wir spielen Tennis dann. Okay. Ich spiele ein gutes Tennismatch und dann werden wir sehen, wie es geht. Dann werden wir euch erzählen, wie das war. Okay, machen wir weiter. Wir haben euch versprochen, dass wir euch sagen, wie einfach es ist, das Evangelium zu predigen. Soll ich es predigen? Predigst du es? Wer macht es denn? Ich glaube, du machst es. Und ich erzähle, was es in mir bewirkt hat. Oh! Als ich zum ersten Mal bei der IPS gehört habe. Oh, jetzt vielleicht schaffen wir es, dass wir den Peter bekehren. Aber wir sollen ihn nicht bekehren, haben wir gesagt. Je nachdem, was man glaubt. Ich glaube, das Eis hat uns doch nicht so gut getan. Okay, hat uns doch gut getan. Wir kriegen die Kurve. Wir sind einfach lebenslustige Menschen, die Jesus im Herzen erlebt haben. Und daher genießen wir alles, was wir tun. Eis essen, im Studio aufnehmen, das Evangelium zu predigen. Ich, Reinhard, glaube nicht an Dualismus. Das heißt, ich glaube nicht an diese Trennung von geistig und natürlich. Ich glaube, alles ist geistlich. Wir als Christen, wir sind neue Schöpfungen. Alles, was wir tun, sollte zumindest geistlich sein und Gott wohlgefällig sein. Auch das gute Eis genießen. Okay, ich gebe euch jetzt praktische Tipps, wie von meinem Verständnis aus das Evangelium predigen am vernünftigsten geht. Erstens, wie gesagt, die Methode ist nicht, worauf wir unseren Fokus legen. Es ist auch nicht die Eloquenz, worauf wir unseren Fokus legen. Es ist das Evangelium, an das wir 100% vertrauen. Und das Evangelium ist Jesus Christus. Er ist das fleischgewordene Wort. Und für mich ist Folgendes wichtig geworden. Ich weiß, da gibt es diese Hin- und Her-Diskussionen. Also jetzt rede ich einmal, du bleibst einfach in der Nähe sitzen. Magst du Eloquenz noch erklären? Eloquenz, ist das nicht ein gutes deutsches Wort? Das ist ein sehr elegantes Wort, aber ich kenne die Bedeutung zum Beispiel auch nicht. Okay, Eloquenz ist eine Redegewandtheit. Wenn jemand ganz besonders redegewandt ist, ist das eine eloquente Person. Okay. Also wenn jemand besonders gebildet und begabt ist, sich gut auszudrücken. Okay, cool. Mhm. Eloquenz, ja. Gut, dass du mich daran... Vielleicht bin ich ja nicht der Einzige, der das noch nicht so ausgedrückt hat. Wunderbar. Also wenn ich von Eloquenz rede, rede ich von Personen, die besonders geschult und begabt sind, sprachlich sich gut auszudrücken. Mhm. Okay, jetzt bin mal eben, werde ich mal reden und er hört zu. Ihr dürft auch zuhören. Es gibt eine jahrelange Diskussion, die von meinem Verständnis ganz, ganz lange schon andauert, nämlich predigen wir nur die gute Nachricht oder predigen wir auch, dass die Menschen Sünder sind. Und dann gibt es Leute, die sind ganz besonders in die Lehre der Gnade, des neuen Bundes eingebunden, wie ich auch, aber die sagen dann, das Evangelium ist die gute Nachricht, nur die gute Nachricht und man soll nur die Liebe Gottes predigen und sonst nichts. Ich stimme dem insofern nicht zu, und zwar, erstens, der Apostel Petrus hat die erste Predigt, die er getan hat, da hat er auch davon gesprochen, dass die Leute dem Zorn Gottes verfallen sind, dem Gericht Gottes verfallen sind und sie dringend Errettung brauchen. Zweitens, der Apostel Paulus hat das Gleiche gemacht. Er hat immer wieder gepredigt, wie der Mensch hoffnungslos verloren ist und daher die Liebe Gottes braucht und das Angebot Gottes zur Errettung braucht. Und es ist für mich eine klare Sache, dass kein Krebspatient, ich möchte es mal so sagen, kein Krebskranker wird dir dein Krebsmedikament abnehmen, wenn er nicht weiß, dass er krebskrank ist? Oder stimmt es nicht? 100%. Was hat es für einen Sinn, wenn ich den Leuten sage, es gibt ein neues Medikament, das heilt jeden Krebs, und er glaubt gar nicht, dass er Krebs hat. Er sagt, willst du mich verarschen oder was? Ja. Von dem her, ich predige das Evangelium so, dass ich den Menschen mal ganz klar zeige, dass er Sünder ist und hoffnungslos verloren ist ohne Jesus Christus. Das predige ich nicht als Fokus, aber das predige ich. Und ich erzähle euch jetzt ein Beispiel, das ich gerne verwende. Und ich erzähle euch das Beispiel deswegen, du sollst es nicht einfach nachpredigen, sondern such dir, was du willst, ein ähnliches Beispiel. Oder auch wenn du dieses willst. Ich mag dieses Beispiel, weil es für mich so markant ist. Nämlich, was geschieht, wenn du mir eine Ohrfeige gibst, sage ich den Leuten. Die sagen, keine Ahnung, ich sage nichts. Ich vergebe dir, ich werde dich weiterhin lieben, nichts geschieht. Was geschieht, wenn du einem aggressiven Boxer, der Profiboxer ist, eine Ohrfeige gibst? Dann geht es dir nicht so gut. Was geschieht, wenn du dem Polizisten eine Ohrfeige gibst? Dann wirst du verhaftet. Was geschieht, wenn du dem Präsidenten deines Landes eine Ohrfeige gibst? Dann kommst du ins Gefängnis. Und dann sage ich den Leuten, schau, Ohrfeige ist Ohrfeige. Es geht nicht darum, was du getan hast, sondern gegen wen du es getan hast. Jede Sünde, die du begehst, begehst du gegen deinen Schöpfer, gegen Gott. Das heißt, die noch so kleine Sünde, die du begangen hast, die hast du nicht begangen gegen deinen Mitmenschen oder gegen dich selbst nur, sondern auch gegen deinen Schöpfer, der dich geschaffen hat. Von dem her ist jede noch so kleine Sünde gegen einen heiligen, vollkommenen Gott eine sehr gravierende Sache. Nachdem ich das mal sehr kurz erklärt habe, mache ich Folgendes. Dann sage ich den Leuten, dass Gott ein gerechter Gott ist. Und ich erkläre den Leuten, dass sollte Gott nicht gerecht handeln, wäre er ein Gott, der uns in Wirklichkeit alle verabscheuen würde. Und ich gehe das sehr gerne so. Und wie gesagt, das sind ein Beispiel, die ich gerne verwende. Ich sage, nehmen wir an, du kommst nach Hause und wenn du nach Hause bei der Tür reingehst, siehst du, wie deine Frau, deine Kinder, deine Familienmitglieder soeben vergewaltigt werden von zwei Männern, die sind bewaffnet und du kannst gar nichts tun. Und dann ermorden sie deine Familienmitglieder und laufen raus. Du holst die Polizei, es gibt Spurensicherung und du kannst die Täter auch identifizieren. Sie werden geschnappt und du bist vor Gericht als Zeuge. Alles ist klar, der Beweis ist da, diese Menschen haben diese grausame Tat begangen. Dann stehst du vor Gericht als Zeuge und der Richter sagt Folgendes. Wissen Sie, Herr Ewert, wir haben alle Beweise, die Männer haben das getan, aber ich bin einfach nur die Liebe. Ich bin einfach nur die Liebe. Ich liebe alle Menschen. Ich lasse die frei. Wie würde es dir gehen dabei? Schwer zu beschreiben. Die bringen deine liebe Lena um. Die haben die Kelly vergewaltigt und ermordet. Und jetzt sagt der Richter, ich liebe die Täter. Ich lasse alle frei. Alles wird nach Gerechtigkeit schreien. Alles. Alles. Alles in uns würde schreien, ungerecht, ungerecht, ungerecht. Und das ist richtig so. Also, nachdem ich den Menschen mit welchen Worten auch immer erklärt habe, jede Sünde, die du begehst, begehst du gegen einen vollkommenen heiligen Gott. In dem Augenblick, wo Gott einen Sünder freilässt, muss er alle Sünder freilassen. Er kann nicht einen freilassen, den anderen nicht. Dann ist Gott nicht mehr gerecht. Und wenn Gott ungerecht wäre, würde alles in uns schreien. Das ist ungerecht. Also muss Gott den Sünder strafen. Da Gott aber nicht nur gerecht ist und heilig ist, sondern da Gott Liebe ist, das ist sein eigenes Wesen, hat er das Problem so gelöst, dass er gesagt hat, wo ist jemand, der bereit ist, die Todesstrafe, die die zwei Verbrecher verdient hätten, auf sich zu nehmen. Und da kommt Jesus ins Spiel. Und dann predige ich Jesus. Dann fokussiere ich mich auf die gute Nachricht. Beim Predigen des Evangeliums fokussiere ich mich nicht auf die Sünde, nicht auf den Sünder, auch nicht auf die Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes. Die erwähne ich. Mein Fokus kommt dann. Gott hat es sein Herz zerrissen, wenn er daran dachte, dass er in seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit dem Menschen, den er so sehr liebt, die gerechte Strafe geben muss. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Er wollte seine Liebe beweisen, um seinen Sohn zu geben. Gott bewies seine Liebe darin, Römer Kapitel 5. Dass er seinen Sohn sterben ließ für uns, während wir noch Sünder waren. Während wir noch Feinde Gottes waren, hat Gott bereits seinen eigenen Sohn ans Kreuz geschickt. Und Jesus Christus hat sein Leben freiwillig niedergelegt, weil seine Liebe zu dir, der alles falsch gemacht hat, so groß war, dass er bereit war, jeden Preis zu bezahlen, damit er dich wieder mit dem Vater versöhnen kann. Und Jesus hat den Preis dafür bezahlt, damit er alles, was dir zugestanden ist an Strafe, er auf sich genommen hat, damit du ab jetzt keine Strafe mehr bekommen wirst. Weder für vergangene Sünden, noch gegenwärtige Sünden, noch zukünftige Sünden. Ein für alle Mal hat Jesus diesen furchtbaren Preis bezahlt. Er ging in die Hölle 3 Tage und 3 Nächte für dich, mein Freund. Und dann fokussiere ich mich eben auf die Liebe Gottes, auf die ausgestreckten Arme Gottes, auf die Güte Gottes, auf wie sehr sich Gott danach sehnt, dass jeder Mensch dieses Angebot auch annimmt und sich versöhnen lässt mit Gott einzig und allein durch das, was Jesus Christus getan hat und nicht, was du getan hast oder auch tun kannst in Zukunft. Und wenn die Leute mal dieses simple und einfache Evangelium hören, dann ist die Kraft Gottes aktiv, denn im Evangelium ist die Kraft Gottes. Und dann sage ich den Leuten, willst du dich nicht auch mit Gott versöhnen lassen? Willst du dieses Angebot nicht annehmen? Willst du nicht die Sicherheit haben, dass ein für alle Mal deine Sünden vergeben sind, für immer? Willst du nicht dieses Vertrauen auch in einen unwahrscheinlichen, liebevollen, gnädigen, herrlichen Gott setzen? Und dann erlaube ich den Menschen, sich zu entscheiden. So simpel ist das Evangelium. Ich habe das noch nie so einfach gehört. Ich habe Menschen in Flugzeugen gesehen, wie sie einfach nur Jesus wollten, wie sie einfach nur das Angebot annehmen wollten. Ich habe Menschen in den verschiedensten Orten gesehen, nachdem sie das simple Evangelium gehört haben, einfach nur gesagt haben. Viele haben gesagt, so simpel ist das? Und ich schaue in die Augen und ich sage, es ist so simpel. Du brauchst nichts machen. Du brauchst nur das richtige Glauben. Und dieses Evangelium kann ein 7-jähriges Kind predigen. Dieses Evangelium kann jeder predigen. Dazu brauchst du nicht gebildet sein, geschult sein. Wisst ihr, vielleicht brauchst du einfach, viele Leute, ich merke, Peter, viele Leute tun sich schwer, einfach Einstieg zu finden. Und ich habe, eins habe ich gemerkt, gelernt. Wenn ich ein tiefes Verlangen habe, das Evangelium zu predigen, das muss meine Entscheidung sein. Jesus, ich will dein Evangelium predigen. Gott gibt uns solche kreativen Ideen. Wie oft hat der Herr zu mir gesagt, gib diese Person 20 Euro, gib da mal 50 Euro. Wie oft hat der Herr gesagt, sag diese Worte zu dieser Person. Heute waren wir Kaffee trinken. Und die Kellnerin hat zu mir gesagt, schauen Sie, ich habe Gänsehaut. Ich habe ihr einfach gesagt, wie sehr Gott sie liebt und wie sehr Gott es schätzt, dass sie eine Person ist, die mit solcher Exzellenz arbeitet. Wisst ihr, die Herzen der Menschen sind offen für Liebe. Und wenn wir die Menschen lieben, gibt uns Gott die kreativsten Ideen, wie wir das Evangelium hineinbringen können in die Herzen der Menschen. Ich kann schwer vergessen, als ich in der Schweiz war, wo du dabei warst im August, wo dieser Mann, nachdem ich das Evangelium so simpel gepredigt habe, zu mir kam und er sagte zu mir, Reinhard, danke, danke, danke. Und ich habe gesagt, wofür? Er hat gesagt, du hast mir das Licht aufgedreht. Und ich habe gesagt, was meinst du, das Licht aufgedreht? Er hat gesagt, mich hat eine Freundin hier mitgebracht zu diesem Ort. Ich kannte Jesus nicht. Nachdem du das erzählt hast, in mir plötzlich ging ein Licht auf und mir wurde klar, ich bin Sünder und ich brauche dringend Jesus. Und er hat sein Leben Jesus gegeben und wir tauften ihn 2 Tage später. Weißt du warum? Das Evangelium ist die Kraft. Das Licht kann nur angehen, wenn die Leute auch das Wort des Evangeliums hören. Predige das Evangelium, mein Freund. Liebe die Menschen. Teile mit, wie gut und wie genial Gott ist. Und vor allem hör auf, solche Gedanken zu denken und Worte zu sagen, in meinem Land sind die Menschen verschlossen für das Evangelium. Sag stattdessen, das Evangelium, an das ich glaube, ist die Kraft Gottes und das predige ich. Was sagst du, mein Freund? Was sagt man, wenn man sprachlos ist? Was sagt man dazu? Denkst du, jeder Mensch, der Christ ist, kann das Evangelium predigen. Das würde ich am liebsten jetzt jedem persönlich mein Leben lang sagen. Mein Leben lang jedem Menschen sagen, es ist einfach. Es ist einfach. Es ist einfach. Es ist einfach. Entscheide dich und die Kreativität in Liebe kann sich ausdrücken. Es ist so einfach, weißt du. Jesus ist die gute Nachricht. Jeder Mensch ist hoffnungslos verloren ohne ihn. Er ist die gute Nachricht. Und es ist wirklich so einfach. Zu gut, um wahr zu sein. Aber es ist wahr und pulsiert in uns. Und wie? Und wenn wir das nur erlauben, dann drängt es uns im positiven Sinne. Meine Freunde, ich liebe die Menschen, die meine Sprache sprechen. Wisst ihr, ich bin Gott so dankbar, dass ich in den deutschsprachigen Ländern in den letzten Jahren Teil sein darf von dem, was Gott tut, ein kleiner Teil sein darf. Ich bin in meinem Herzen eine zerrissene Person. Ich weiß nicht, ob ich dir das je gesagt habe, Peter. Aber ich fühle mich in den letzten Monaten innerlich so zerrissen. Ich heule, ich heule, ich heule. Weißt du warum? Ich lebe hier in Brasilien. Ich liebe die Arbeit mit den Kindern. Ich bin umgezogen in diesen heißen Ort Teresina, weil ich hier am Herzen habe, ein Missionszentrum aufzubauen, abgesehen von den Waisenhäusern. Und immer wieder sitze ich im Flieger, um dorthin zu fliegen, wo die Leute meine Sprache sprechen. Und ich bin zerrissen. Auf der einen Seite sage ich, ich will nie wieder in meinem Leben in ein Flugzeug steigen. Ich bin in zu vielen Flugzeugen mal im Leben gesessen. Ich will hier bleiben, hier, wo ich lebe in Brasilien, und will mein Leben nur aufopfern für die Menschen und die Kinder, die hier keine Hoffnung haben. Und dann sehe ich, was Gott tut in den Menschen, die meine Sprache sprechen. Und dann denke ich darüber nach. 40 Jahre habe ich geheult. 40 Jahre habe ich immer wieder mich an den Herrn gewendet, dass er doch irgendwie mir erlauben möchte, etwas unter den Menschen zu tun, die meine Sprache sprechen. Und jetzt, wo ich hier Fuß gefasst habe und hier bald brasilianer Staatsbürger bin, jetzt öffnet der Herr die Türen und jetzt stehe ich in zwei Ländern, gespreizt, mit einem Bein hier, mit einem Bein hier. Und ich werde nicht müde werden, euch, die ihr meine Sprache sprecht, die meine Muttersprache sprecht, euch die Klarheit und die Wahrheit des einfachen Evangeliums zu bringen. Und es ist mein tiefer, tiefer Wunsch, dass wir, die wir Deutsch sprechen, nicht nur einfach gute, fette, christliche Schafe werden können, sondern dass wir alle dieses einfache Evangelium weitergeben. Gib es weiter, wo du kannst. Predig das fort. Ob die Leute es hören wollen oder nicht, mach dir darüber keine Gedanken. Gib das Evangelium weiter und vertraue dem Geist Gottes, dass er jetzt mit etwas arbeiten kann, mit dem Samen, du gesät hast. Lasst uns zusammen Millionen deutschsprachige Menschen in den Himmel holen. Bist du dabei? Sehr. Ich möchte nichts anderes in meinem Leben tun, als Menschen zu lieben und mit ihnen mein Zuhause teilen, dass ich warte und jetzt schon genießen kann. Stell dir vor, wenn jeder Christ, der dieses Video anschaut, teilt dieses Video den anderen mit, schick sie weiter, verbreit sie, wo nur geht. Es geht uns ja hier nicht, dass unser Name groß wird. Gott verbiet es. Es geht uns nicht um unseren Dienst. Um Himmel willen, das ist mir fern. Es geht uns darum, dass wir, die wir Deutsch sprechen, viele Deutschsprechende mit in den Himmel nehmen können. Und du kannst uns bei dieser Aufgabe helfen. Du, mein lieber Freund, bist genauso berufen dazu wie Peter und ich. Wir arbeiten gemeinsam an einem Team. Ja. Mein lieber Bruder Reinhard Bonke würde jetzt sagen, um den Himmel zu bevölkern und die Hölle zu plündern. Yes. Schön, was ihr in Afrika gemacht habt. Machen es wir jetzt unter unserem Volk, das unsere Sprache spricht. Plündern wir die Hölle, bevölkern wir den Himmel, glauben wir an die Kraft des Evangeliums und fangen wir an, mutig zu sein. Und dann wird der Herr uns auch genau die Wege ebnen, denn das brennt ihn an seinem Herzen. Das war's. Ich glaube, dem ist echt nichts mehr hinzuzufügen. Danke für deine Offenheit. Gerne. Danke fürs Herz teilen. Gerne. Danke fürs sprachlos machen, weil so ist das Evangelium. Aber nicht so, dass wir keine Worte haben, sondern dass wir leben und dann auch Worte benutzen können. Danke. Wir werden eine große Ernte einbringen. Meine lieben Freunde, danke, dass ihr zuseht. Danke, dass ihr so treu seid. Für die, die für uns beten, danke, dass ihr für uns betet. Für die, die unseren Dienst unterstützen, danke, dass ihr den Dienst unterstützt. Einfach danke, dass wir gemeinsam Jesus dienen dürfen. Tschüss, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir werden uns dann überlegen, zwischen diesem und nächsten Mal, welches Thema wir das nächste Mal anpacken. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.